Es ist 17 Uhr. Radio Emscher Lippe, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Florian Hecker, guten Tag. Das Wetter, viele Wolken bis 28 Grad. Zahl der Toten nach Zugunglück steigt. Erstes Tor bei EM-Finale durch deutsche Torhüterin verhindert. Nach dem Zugunglück in Spanien ist die Zahl der Toten wieder gestiegen. Ein weiteres Opfer erlag seinen Verletzungen. Damit starben bei dem Unglück insgesamt 79 Menschen. Heute Abend soll der Lokführer vernommen werden. Die Ermittler hoffen, dass sie den Unfall dann aufklären können. Bisher hat der Lokführer jede Aussage verweigert und so geht das Rätselraten, warum er den Zug mit extrem überhöhter Geschwindigkeit in die Kurve gesteuert hat, weiter. Die Polizisten, die ihn bewachen, berichten, er sei sehr nervös. Psychologische Unterstützung hat er bisher abgelehnt. Inzwischen wurden alle Opfer des tragischen Zugunglücks identifiziert. Am Montag um 19 Uhr wird in der Kathedrale von Santiago de Compostela die offizielle Trauerfeier stattfinden, an der auch Ministerpräsident Mariano Rajoy teilnehmen wird. Julia Macher, Spanien. In Israel hat sich das Kabinett darauf geeinigt, rund 100 palästinensische Häftlinge freizulassen. Im Kabinett hätte es heftige Diskussionen und Widerstand gegen den Plan von Ministerpräsident Netanyahu gegeben. Die Freilassung ist aber eine Bedingung, um überhaupt wieder Friedensgespräche mit den Palästinensern zu führen. Übermorgen sollen sich beide Seiten in Washington treffen, um das erste Mal seit 3 Jahren wieder zu verhandeln. Der Abzug der Bundeswehr in Afghanistan sorgt für neue Unruhen. Bei Gefechten und NATO-Luftangriffen starben 45 Taliban-Kämpfer, sagte ein Sprecher der Provinzregierung Helmand. Vor allem pakistanische Aufständische würden immer weiter vorrücken, vor allem in Gebieten, die die Bundeswehr verlassen hat. Der Spiegel schreibt, dass sich die Sicherheitslage immer weiter verschlechtere. In einem Bericht steht, dass die afghanischen Sicherheitskräfte das Fehlen der Bundeswehr nicht ausgleichen können. Trotzdem ziehen sich die deutschen Truppen weiter zurück. Ende 2014 sollen nur noch rund 800 Soldaten bei einem NATO-Nachfolgeeinsatz helfen. Der muss aber erst noch beschlossen werden. In der zweiten Fußball-Bundesliga läuft aktuell das rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf. Etwa 20 Minuten vor Schluss steht es 1:1. Am Nachmittag spielten schon Energie Cottbus und SC Paderborn 4:0 und 1860 München gegen FSV Frankfurt 2:1. EM aktuell. Im Finale der Fußball-Europameisterschaft der Frauen stehen sich aktuell Deutschland und Norwegen gegenüber. Zur Halbzeit steht es noch 0:0. Andreas Hecker aus unserer Sportredaktion. Das war bislang ein sehr, sehr heiß umkämpftes Finale. Auf jeden Fall mit leichten Vorteilen für die deutsche Mannschaft. Gleich in der ersten Minute prallte ein Kopfball von Nadine Kessler auf die Latte des norwegischen Tores. Danach Deutschland spielbestimmt, aber nach einer halben Stunde ein mehr als fragwürdiger Foulelfmeter für Norwegen. Aber die deutsche Spielführerin, die erfahrene Torhüterin Nadine Angerer, hielt diesen Ball, hielt die deutsche Mannschaft im Spiel, die danach immer noch etwas besser war, die besseren Chancen hatte, aber insgesamt dann zur Pause eine 0:0 in einem wirklich guten, hochklassigen EM-Finale zwischen Deutschland und Norwegen. Dankeschön. Andreas Hecker. Und das waren die Nachrichten mit Florian Hecker. Das Wetter. Es ist meist bewölkt, selten zeigt sich die Sonne. Stattdessen kann es heute noch vereinzelt Schauer und Gewitter geben. Die können dann auch ein bisschen heftiger ausfallen. Schwere Sturmböen, Hagel und Starkregen sind möglich. Dabei ist es schwül warm bei 23 bis 28 Grad. Morgen auch wieder viele Wolken. Vereinzelt gibt es Schauer und Gewitter bei 22 bis 26 Grad. NRW Verkehr. Vorsicht auf der A44 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf. Zwischen dem Tunnel Strümp und dem Tunnel Rheinschlinge. Gefahr durch ein defektes Fahrzeug. Die A45 Hagen Richtung Gießen zwischen Olpe und dem Kreuz Olpe Südgefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle auf der mittleren Spur und Stau A43 Recklinghausen Richtung Wuppertal zwischen Bochum-Riemke und Gerte 4 Kilometer. Radio Emscher Lippe am Wochenende mit Andreas Struppe. Sonntagnachmittag, kurz nach 5. Wir gehen quasi gleich in die letzte Runde vom Sommergeldregen für heute. Und Nina, ich muss dich mal fragen, Nina Tennaff ist da. Was war denn eben bei Angela los? Die war komplett durch den Wind. Die hat überhaupt nichts mehr mitgekriegt, hat vergessen weiterzusagen. Die hat einfach überhaupt nichts gesagt und dann, Spielregeln sind leider nur mal Spielregeln, schlägt der Blitz nach 5 Sekunden ein. Das war so super ärgerlich. Ja. Also ich hoffe, dass mein nächster Kandidat zumindest noch weiter und Stopp über die Lippen bringt, das hoffen wir mal. Ihn zurückrufen. 01379 36 5000, das ist die Nummer, unter der Sie sich bis 19:15 bei uns versuchen können zu bewerben. Anrufen ab 18 für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Vom Handy ist es deutlich teurer. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige und die Teilnahmebedingungen gibt es auf unserer Homepage und bei uns. Ich drücke mal die Daumen, dass es gleich besser klappt. Ja, so angsteinflößend bin ich auch eigentlich. Nein, die Nina ist eine ganz liebe, eine ganz nette, wirklich. Ich liebe diese Tage. Ich liebe diese Tage. Hey! Es ist 7.30 Uhr, die Sonne scheint. Der Himmel ist blau, Baby, so soll es sein. Ich pack meine Sachen, heute geht's zum Strand. Die letzte Zeit ist mir zu schnell gerannt. Gedanken, Geister und schwarze Wolken, die mich in letzter Zeit verfolgten, sind ab heute für immer weg. Das Leben hat mich wieder, heute ist perfekt. Ich höre Lieblingslieder auf Dauerschleife, erinnere mich an bunte Zeiten. Mein Leben ist eine Party, nichts, was mich noch stört. Ab jetzt wird's laut, denn leise kann ja niemand hören. Denn leise kann ja niemand hören. Ich liebe diese Tage, egal wie scheiße es war. Ich will mich nicht beklagen. Ich liebe diese Tage. Ich liebe diese Tage, egal wie scheiße es war. Ich will mich nicht beklagen. Ich liebe diese Tage. Als Leben auf dem Hinterhof. Geh wieder laufen, mach mich fit, jetzt geht es los. Bestellen ihm im Fastfood nur noch Selfmade essen. Genieß den Tag, hör auf mich selbst zu stressen. Ich scheiß auf meine Texte, sitz im Studio. Mach alles neu, alles besser, jag die Dude hoch. Kein Chef, keine Termine, alles geht von selbst. Die perfekte Welt. Ich liebe diese Tage, egal wie scheiße es war. Ich will mich nicht beklagen. Ich liebe diese Tage. Egal wie scheiße es war, ich will mich nicht beklagen. Ich liebe diese Tage. Some people call me the space cowboy. Some call me the gangster of love. Like the rays of the sun. Ich liebe diese Tage, egal wie scheiße es war. Ich will mich nicht beklagen. Ich liebe diese Tage. Ich liebe diese Tage, egal wie scheiße es war. Ich will mich nicht beklagen. Ich liebe diese Tage. Jetzt das Beste von heute. Alex Hepburn, Under. Beste Mix. Beste Mix. Don't bury me, don't lay me down. Don't say it's over, 'cause that would send me under, underneath the ground. Don't say those words, I wanna live but your words can murder. Only you can send me under. Every time you walk away, don't leave me alone with me. See, I'm afraid of the darkness and my demons and the voices saying nothing's gonna be okay. just 21 grams of soul, all the sanity I ever own. God, but I'm still breathing through the thunder and the fire and the madness, just to let you shoot me down again. Aus den 80ern. Lokalradio. Der beste Mix. Mit ihrem Kulthit aus den 80ern. Burning Heart. Die deutsche Fußballfrauennationalmannschaft spielt gerade das Endspiel um die Europameisterschaft. Zur Halbzeit, da stand es gegen Norwegen 0-0. Ja, und kurz nach der Pause haben unsere Mädels dann aber das 1-0 geschossen. Andreas Hecker aus der Sportredaktion. Es war ein hochklassiges und ein spannendes Finale bislang. Auf jeden Fall mit einer verdienten Führung jetzt aktuell nach 57 Minuten. Das 1-0 für die deutsche Mannschaft, die in der ersten Hälfte schon die bessere Mannschaft war. Glück hatte in der 29. Minute, als Torhüterin Nadine Angerer einen V-Elfmeter parieren konnte, aber dann eben auch zu Beginn der zweiten Hälfte die Mannschaft von Bundestrainerin Silvia Neid sehr entschlossen. Ballgewinn in der 49. Minute im Mittelfeld, dann ging es schnell über die linke Seite, Pass in die Mitte und da stand dann Anja Mittag goldrichtig am Nachmittag und konnte also das 1-0 erzielen. Mal schauen, die deutschen Frauen, sie drücken weiter, sind dem 2-0 ganz, ganz nah, gerade vor wenigen Augenblicken zweimal im norwegischen Strafraum auf der Linie geklärt. Also die DFB-Frauen drücken, wollen den zweiten Treffer erzielen, wollen damit also ihrem achten Titelgewinn bei einer Europameisterschaft noch näher kommen. Ja, und wenn sie heute gewinnen, wäre es der 6. Europameistertitel in Folge. Wahnsinn. Das müssen die Männer erstmal hinkriegen. Schauen wir noch schnell in die zweite Fußball-Bundesliga. Da stehen sich im Moment ja im rheinischen Derby der 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf gegenüber. Auch da geht's hoch her, muss man sagen. Und es gab auch schon für die Gäste einen Grund zum Jubeln. Ja, auf jeden Fall geht's da hoch her in der 12. Minute. Da jubelten nämlich die Gäste, weil Charlie Benchop, der Niederländer, das 1-0 für die Fortuna erzählte in einem richtig hochklassigen, auch sehr umkämpften rheinischen Derby. Zur Pause die verdiente Düsseldorfer Führung. Aber im zweiten Durchgang kam der 1. FC Köln besser auf und erzielte auch den Ausgleich. In der 67. Minute traf Anthony Uja, aktuell noch 2 Minuten zu spielen. 1-1 der Stand der Dinge. Aber beide Mannschaften wollen unbedingt noch diesen Dreier in diesem heiß umkämpften rheinischen Derby vor 50.000 Zuschauern im natürlich restlos ausverkauften Stadion. Ja, gucken wir mal, bei wem es lucky ausgeht heute. Ja? Sowohl bei den Frauen als auch hier im rheinischen Derby. Hier ist Daft Punk und Get Lucky. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. Lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. out spending all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my shirt, you can tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, coulda got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you coulda saw, but sad to say it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. Hallöle, ich bin's, euer Bundesjogi. Also als Trainer, da wird mir ja auch schnell mal an die Luft gesetzt. Da setz ich mich lieber in das neue Fiat 500 Cabriolet. Bei dem Preis bleibt auch euch die Luft weg. Listenpreis 17.860 Euro. Bei Koppen jetzt unglaubliche 12.990. 12.990 mit allem Pipapo. Sie sparen fast 5.000 Euro. 5.000. Die Koppenmannschaft ist echt erste Liga. Automobile Koppen, Herten, Westerholter Straße. Koppen! Egal, was in Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen passiert, Sie hören es in den Lokalnachrichten bei Radio Emscher Lippe. Unsere Reporter sind für Sie vor Ort. Wir liefern Ihnen die nötigen Hintergründe. Wir recherchieren für Sie die wirklich wichtigen Themen im Emscher Lippe-Land, damit Sie immer auf den Punkt informiert sind. Die Lokalnachrichten bei Radio Emscher Lippe. Täglich von 6:30 morgens bis 6:30 abends. Und immer auch online auf radioemscherlippe.de. Hier noch ein Tipp von eurem Bundesjogi. Wer jetzt so schnell ist wie meine Jungs, bekommt beim Kauf eines neuen Fiat nochmal 500 Euro Urlaubsgeld von Kroppen obendrauf. Also wenn das nicht weltmeisterlich ist, lass ich mich auswechseln. Hey Kroppen, in Sachsen Auto. Lippe. und das Beste von heute. Neu bei uns. Avicii featuring Aloe Black, Wake Me Up. Beste Mix. Beste Mix. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. Sommerhit von Avicii und Aloe Black. Wake me up. Im besten Mix am Sonntagnachmittag. Im rheinischen Derby, da ist es zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf beim 1:1 geblieben. Im Finale der Frauen-EM, da steht es in der zweiten Halbzeit kurz vor Ende weiter 1:0 für Deutschland. Dank Torfrau Nadine Angerer, muss man sagen. Sie hat nämlich auch den zweiten Elfmeter der Norwegerinnen heute gehalten. Damit ist sie auf jeden Fall schon mal ein Star dieses Spiels. 5 Minuten sind dann noch zu spielen. Apropos Spiel, ja, der Sommergeldregen, ne, der hat gerade Angela regelrecht die Sprache verschlagen, haben Sie vielleicht gehört. Das kann passieren, wenn man auf einmal die Chance auf bis zu 25.000 Euro hat. Ja, so geht's. Nina Tennhaff im Gewinnspielstudio. Wir brauchen einen letzten Kandidaten für heute. Der hoffentlich zumindest noch weiter und Stopp über die Lippen bringt. Kiesche. Sabrina? Ja? Wunderbar, dann bin ich da richtig. Hier ist Nina Tenha vom Sommergeldregen. Hallo. Hallo. Hallo. Sie rufen wirklich zurück, ich glaub's nicht. Ja, warum auch nicht? Ja, schön. Ich sag auch weiter. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Sabrina. Ja, und? Wann geht's los? Jetzt, wenn Sie mögen. Jetzt? Ja, super. Sie müssen weiter und Stopp sagen? Ja, das tue ich. Das schaffen Sie auch? Ich hoffe, mein Herz das pumpt so sehr auf. Nicht vergessen, weiter oder Stopp zu sagen. Ich krieg das hin. Und Sie müssen auf den Blitz aufpassen. Wenn der einschlägt, ist das ganze Geld weg. Ja, okay, dann werde ich ganz früh Stopp sagen, weil ich brauche Geld. Das ist Ihre Entscheidung. Ja. Sabrina, es geht jetzt los für Sie. Viel Glück. Dankeschön. 250 Euro. Weiter. 400 Euro. Weiter. 500 Euro. Weiter. 700 Euro. Weiter. 8. Sabrina. Nein, nein. Doch. Scheiße. Das war leider der Blitz. Oh nein. Morgen früh ab 7:45 starten wir in die Finalwoche beim Sommergeldregen. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind und hier bis zu 25.000 Euro gewinnen. 7:45 geht's los. Ich bin Nina Tenha. Wir hören uns morgen früh wieder. Bis dann. Zeit. Vor 32 Jahren, als Mama schwanger war, sie schreit, denn ich komme. Ich war so süß ohne die Haare am Sack, aber die wachsen schon noch, warte mal ab. Ich bin im Osten aufgewachsen, bis ich 9 war. Orangenes Licht und graue Häuser, dann der Auto.

kommen 13 Wochen. Sichern Sie sich die Unity Media Doppelflat mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde. Im ersten Jahr für nur 25 Euro im Monat. Danach 33. Jetzt wechseln. Unitymedia.de. Hallo Nachbar, neues Auto? Yep, Renault Megane Grand Tour Paris. Mit Deluxe-Paket. Und, was hat er so drauf? Jede Menge. Hm? Klimaautomatik, Navi, Einparkhilfe vorne und hinten, 16 Zoll Leichtmetallräder, Fernlichtassistent und Tempopilot. Wow. Die Renault Sondermodelle Paris mit kostenlosem Deluxe-Paket. Jetzt mit 0,99% finanzieren bei allen teilnehmenden Renault-Partnern. Entscheiden Sie sich für Renault-Qualität. Wahnsinn, 13 Wochen. Holen Sie sich jetzt die Unity Media Telefon- und Internetflat mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde. Denn nur für kurze Zeit sichern sich Wechsler bis zu ein Jahr gratis. Wechseln Sie jetzt. Gehen Sie auf unitymedia.de oder in den Fachhandel. Es lohnt sich. Unity Media. Kulthits und das Beste von heute. Lokalradio. Der beste Mix. Jetzt. Es ist 18 Uhr. Radio Emscher Lippe, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Florian Hecker, guten Abend. Das Wetter, viele Wolken bis 28 Grad. Deutschland ist Europameister. Mittelmeerinseln kämpfen gegen Waldbrände. Die deutschen Fußballfrauen sind Europameister. Im Finale gewannen sie mit 1:0 gegen Norwegen. Andreas Hecker aus unserer Sportredaktion. Es war ein wirklich spannendes Spiel mit 2 gehaltenen Elfmetern. Ja, auf jeden Fall spannend und am Ende auch verdient für die DFB-Frauen. Dieser Gewinn, der 8. EM-Titel für Deutschland, der 6. in Folge, aber eben auch 2 Schreckmomente für die deutschen Frauen, die insgesamt besser waren, die besseren Chancen hatten. 2-mal musste die deutsche Spielführerin, die Torhüterin Nadine Angerer, eingreifen bei einem Foul-Elfmeter und beide Male konnte sie den parieren. Und den Treffer des Tages, den erzielte kurz nach der Pause Anja Mittag zum 1:0. Danach noch einige gute Chancen für die DFB-Frauen. Aber am Ende reichte es zu diesem zittrigen, aber verdienten 1:0-Triumph im Finale in Schweden gegen Norwegen. Vielen Dank, Andreas Hecker. In Spanien ist ein weiteres Opfer des Zugunglücks gestorben. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, ist bisher nicht bekannt. 70 weitere Menschen sind noch immer im Krankenhaus. Bei 22 von ihnen ist der Zustand kritisch, hieß es. Im Laufe des Abends soll der Lokführer vor den Untersuchungsrichter. Die Ermittler hoffen darauf, dass die Unfallursache bei der Vernehmung geklärt werden kann. Bisher hat der Lokführer immer geschwiegen. Die Zeitung El Mundo hatte heute geschrieben, dass er bei dem Unglück telefoniert haben soll. Auf Mallorca tobt der schlimmste Waldbrand seit den 90er Jahren. Die Behörden schätzen, dass mehr als 2000 Hektar Wald vernichtet wurden. In der Nacht wurde die Stadt Estelenz evakuiert. Rund 700 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Auch auf Rhodos und Kreta toben schlimme Waldbrände. Tausende Hektar Wald sind schon verbrannt und die Feuerwehr kämpft weiter gegen die Flammen. Immerhin, von Verletzten ist bisher nichts bekannt. Auch viele Deutsche machen gerade auf den Inseln Urlaub. Auf Mallorca wurde eine komplette Gemeinde geräumt. Auf Kreta hat das Feuer Anbauflächen und Gewächshäuser zerstört. Auf Rhodos ist die Feuerwand 30 Kilometer breit. Dort helfen jetzt Feuerwehrleute vom Festland mit. Ein Dorf wurde evakuiert, weitere sind bedroht. Der starke Wind, der das Feuer angefacht hatte, hat sich inzwischen aber gelegt. Theresa Dapp, Nachrichtenredaktion. Im französischen Cannes ist Schmuck im Wert von 40 Millionen Euro geklaut worden. Ein bewaffneter Mann soll den Koffer mit dem Schmuck im Hotel Carlton erbeutet haben. Dort fand eine große Schmuckausstellung statt. Erst vor ein paar Monaten hatten Diebe in Cannes zugeschlagen. Beim Filmfestival stahlen Unbekannte Schmuck im Wert von fast 1 Million Euro aus einem Hotel. Ein paar Tage später verschwand ein Diamantencourier im Wert von 2 Millionen Euro. Und das waren die Nachrichten mit Florian Hecker. Das Wetter. Es ist meist bewölkt, selten zeigt sich nochmal die Sonne. Stattdessen kann es dann heute auch nochmal vereinzelt Schauer und Gewitter geben. Die können dann auch mal heftiger ausfallen. Dabei ist es schwülwarm bei 23 bis 28 Grad. Morgen bleibt es oft dicht bewölkt, vereinzelt auch immer mal Schauer und Gewitter. Die fallen aber dann nicht so stark aus. Dabei sinken die Temperaturen auf 22 bis 26 Grad. NRW Verkehr. Die A57 nehmen wegen Richtung Krefeld vor sich zwischen Sonsbeck und Alpen ein Unfall. Der Verkehr wird da im Moment an der Unfallstelle vorbeigeführt. Dann die A42 Dortmund Richtung Kamp-Lindfort an der Ausfahrt Herne-Krange. In beiden Richtungen Gefahr durch Fußgänger auf der Fahrbahn. Und die A43 Recklinghausen Richtung Wuppertal zwischen Bochum-Riemke und Gerthe 1 Kilometer Stau. Radio Emscher-Lippe am Wochenende. Schönen guten Abend, Patrick Rickert im Radio, kurz nach 6. Thank you. Kulthit aus den 80ern. Drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. The power, but we never say never. Sitting in a sandpit. Can you imagine when the stakes is won? Young im besten Mix. Gleich das Beste von heute, Glasperlenspiel und nie vergessen, vorher Fußball. Wir sind nämlich Europameister. Die Frauen-EM ist vorbei und die deutschen Fußballfrauen haben den Titel geholt. Gerade eben im Finale, da gab es ein 1:0 gegen Norwegen. Die Mädels, die sind am Feiern mit dem Pott in der Hand, unter dem Goldglitterregen. Sie küssen den Pokal. Und jetzt werden gerade auch noch offiziell Siegerfotos geschossen, gemacht. Da gibt es einen großen Torbogen, ein Halbkreis steht oben ganz groß Winner drauf. Und da hockt die Mannschaft jetzt runter, dann werden Fotos geschossen. Oh, aus dem Goldregen ist jetzt gerade rot-gelber Glitter geworden. Das ist mal ein bisschen Abwechslung gerade. Anja Mittag hat das Tor geschossen. Der ARD-Reporter wollte sie auch gerade eben interviewen. Sie stand auch schon bei ihm, dann wurden aber die Fotos geschossen. Und ich meinte, ja, der hat das Tor gemacht. Da kann sie natürlich auf dem Foto nicht fehlen. Also konnte der Reporter sie doch nicht interviewen. Was er dann irgendwie eine paar Stunden später nachgeholt hat. Alle Infos auf jeden Fall. Hier bei uns in Fußball-Europameister. Radio Emscher-Lippe. Kulthits und das Beste von heute. Nie vergessen. Vielleicht haben Träume rein und beigebracht. Seh ich dich im Traum, will wieder auf. Wenn ich 25.000 Euro gewinnen würde, würde ich eine sehr lange Reise machen. Ich würde die 25.000 in eine Wohnung anlegen. Ich würde 25.000 Euro spenden an ein Tierheim in Spanien. Was würden Sie mit 25.000 Euro machen? Finden Sie es heraus. Stellen Sie sich in den Sommererträgen und gewinnen Sie stündlich bis zu 25.000 Euro. Wahnsinn! Oh. Ich könnte heulen vor Freude. Ich kann gerade gar nichts sagen. Ich zitter am ganzen Körper. 01379 36 5000. Teilnahme ab 18 für 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Vom Handy deutlich teurer. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen. Homepage und bei uns. Achten Sie auf den Aufruf im Programm. Nein, Dankeschön. Lippe. Well, you only need the light when it's burning low.

There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you Just the way you are. Was ist der Junge sexy? Sagt Ellie Goulding. Das ist die, die das hier singt. Im Moment ist sie mit Bruno Mars zusammen auf Tour in Nordamerika und in einem Radiointerview hat sie gesagt, würde ich was mit ihm anfangen? Ich würde auf jeden Fall drüber nachdenken. Hallo, warum denn auch nicht? Ich meine, der kommt aus Hawaii, der hat da ein Haus. Das reicht doch schon als Grund. Ach ja, okay. Nett ist er auch. Stuck in my brain, and I wanna know why does it Im besten Mix Troublemaker und der Olli will nach ganz oben. Gucken Sie ruhig mal hin, noch ein Stück höher. Etwas noch etwas weiter und genau da will er hin. Er will so berühmt werden, wie es nur irgendwie geht. Gut, ich meine, die Grundlage hat er ja hiermit auch schon geschaffen. In seiner Heimat Großbritannien ist er schon recht bekannt und dank Hartz gibt's a Beat eben auch im restlichen Europa, aber hoffentlich dreht er nicht ab, wenn er dann irgendwann mal ganz oben ist und bleibt schön auf dem Boden. Sonntagabend mit Patrick Rickert, jetzt Metallica und Nothing Else Matters. Kult-Hits und das Beste von heute. Radio Emscher Lippe, der beste Mix. This way, life is want you something to admire, 'cause you shine on something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand, full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. I think I see the set in my heart. There's a space and now you're home. Show me how to fight for now. Now I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. Justin Timberlake. Mit dem Video zu diesem Song Mirrors ist er nominiert bei den MTV Video Music Awards Ende August. Und zwar für das Video des Jahres. Gleich noch was Neues für Sie. One Republic Counting Stars. Vorher gibt's Aha und Take On Me, der beste Mix am Sonntagabend.

Für Sie, wenn man sich ein Coke-Glas ans Ohr hält und ganz still ist, ja, dann hört man das Meer rauschen. Da. Hä? Wo ist es denn? Oh, in der Mittagspause. Nicht alle Tassen im Schrank? Dann stell doch Gläser rein. Die Original-Coca-Cola-Gläser sind wieder da. In neuen Designs und 6 verschiedenen Farben. Ein Glas gratis zum Mac-Menü. Nur bei McDonald's. Nicht zum Mac-Menü Small, solange der Vorrat reicht. Hallo. Das ist eine Nachricht an den Asia-Imbiss Drachentöter, bei dem ständig besetzt ist. Meine Kumpels und ich haben vorhin die Feuerschluckerplatte bestellt, die enorm mehr als verdient hat. Malte hat sofort das Aquarium ausgetrunken. Tim hängt mit der Zunge am Gefrierfach und Thorsten hat beim Rübsen die Gardinen angezündet. Hauke liegt auf dem Boden und ruft nach Mama. Ich kann dank 6 Litern Milch und 2 Riegeln Butter endlich wieder sprechen. Aber was ich eigentlich fragen wollte... Wo bleiben die Glückskekse? Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Kulthits und das Beste von heute. Lokalradio. Der beste Mix. Jetzt. Es ist 19 Uhr. Radio Emscher Lippe, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Florian Hecker, guten Abend. Das Wetter immer noch viele Wolken bis 28 Grad. Die Freude über den Europameistertitel. Die Wahlen in Mali. Ich empfinde einfach nur Freude und Glück und bin sehr, sehr zufrieden und stolz mit dieser Mannschaft. Geiles Gefühl heute, ja, den Titel zu holen. Wer hätte das gedacht vorher? Ich weiß gar nicht, was ich gerade fühlen soll. Also, es ist unglaublich. Wir haben einfach diesen unbändigen Willen. Wir hatten von Anfang an dieses eine Ziel vor Augen, das hier zu holen. Und das hat uns am Ende dann ja den Titel beschert. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft ist Europameister geworden. Mit einem 1:0 siegte sie gegen Norwegen. Beste Spielerin war Torhüterin Nadine Angerer. Sie hielt 2 Foulelfmeter. Den Siegtreffer für Deutschland schoss